Zweiten Folge von der Zockerstube. Ich bin Christoph, ich begrüße alle Hörer wieder recht herzlich zu unserer kleinen Talkrunde. Ich hoffe, ihr habt auch alle unsere Pilotfolge über die Battlefield-Serie gehört und dass sie euch gefallen hat. Ist auf unserem Blog zockerstubecast.blogspot.de. Gibt es noch einen kleinen Artikel dazu, da kann man sich die Folge anhören und runterladen. Ansonsten auch abonnierbar über den iTunes Store. Ja, ich habe mir wieder meine beiden Freunde und super lieben Gäste eingeladen, Adrian und Matze. Hi. Moin. Ja, ich begrüße euch recht herzlich. Wir haben ja schon, ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Wir wollen das jetzt regelmäßig machen, uns immer neue Themen vornehmen, jetzt nicht über einzelne Spieleserien, sondern auch mal über gesamte Genre reden. Und heute haben wir uns mal vorgenommen, das Thema Strategiespiele. Ja, Strategiespiele im Allgemeinen. Wir werden gleich darauf eingehen, was wir vorhaben, genau mit den Strategiespielen. Ich tippe mal, dass wir es heute nicht ganz schaffen werden, alle zu besprechen. Also es kann sein, dass wir auch mehrere Folgen machen. Aber wir schauen mal. Wir lassen uns selber überraschen. Wir werden gleich mal munter drauf losquatschen. Ja, Strategiespiele. Wie wollen wir das am besten machen? Gibt ja verschiedene Arten, ne? Echtzeit, Simulation, Rollenspiel, Strategiespiele. Wie seht ihr denn das? Auf was wollen wir uns denn jetzt primär stürzen? Wo habt ihr denn die meisten Spiele gespielt? Ich habe mit Sicherheit in der Echtzeitstrategie-Spiel-Genre, sage ich mal, die meisten Erfahrungen gemacht. Von daher würde ich vielleicht auch erstmal sagen, da das auch ein relativ großer Part ist, sage ich mal, und vielleicht auch bei den Zuhörern am besten erstmal so ankommen würde, würde ich erstmal sagen, dass wir die Echtzeitstrategie-Spiele uns etwas näher anschauen. Ja, das würde ich auch so sehen. Ja, okay, dann machen wir das mal. Ich sage mal so, ich muss ehrlich sein, ich habe auch, glaube ich, erst mit Echtzeitstrategiespielen angefangen. Also diese rundenbasierenden Sachen waren, meine ich, vor meiner Zeit, dass ich mit dem Computer Kontakt hatte. Kurz vorher noch festlegen, ich tippe mal, dass ihr keine Strategiespiele auf Konsole gespielt habt. Richtig? Nein. Ihr seid reine PC-Spieler. Gut, dann werden wir die jetzt einfach außen vor lassen. Ich habe da auch, glaube ich, nur zwei Berührungspunkte. Vielleicht erwähnen wir sie später mal, aber ich denke mal, der Großteil von uns hat am PC gespielt. Ja, dann steigen wir halt damit ein. Wollen wir uns heute, beziehungsweise jetzt mal mehr auf Echtzeitstrategie, beziehungsweise so Aufbaustrategiespiele stürzen. Was habt ihr als erstes gespielt, beziehungsweise wann und ja, wo, also beziehungsweise, was waren denn eure ersten Strategiespiele? Ja, könnt ihr euch daran erinnern? So das erste, was ich so gespielt habe, dass, wenn man es mit zu den Echtzeitstrategiespielen zählt, war das North gegen South. Das war eigentlich ein ganz lustiges Spiel. Hatte natürlich noch nicht sehr viel mit Strategie zu tun, wie die Spiele heute, so dass man Häuser aufbaut, sich die Einheiten zusammenstellt und dann in den Krieg schickt. Da hatte man ja nur eine vordefinierte Anzahl an Leuten und dann ging's los. Also das war so das Erste, was ich gespielt hatte. North vs. South kenne ich auch noch, aber das habe ich später erst gespielt. Weißt du ungefähr, wann das rauskam? Oh, da fragst du mich jetzt natürlich was. Auf jeden Fall noch vor 2000. Gehandelt. Das war noch DOS, ne? Ich meine... Das war noch ein DOS-Spiel, auf jeden genau, Fall. Genau, genau. Ich kann mich erinnern, dass mein Computer dann irgendwann zu schnell war. Da musste ich dann so ein extra Programm installieren. Ja, stimmt, dann war das Spiel nämlich viel zu schnell, wenn man Genau, zu guten PC das hatte. Ja. kenne ich auch noch. 1989 kam es raus, habe ich jetzt mal kurz nachgeschaut. Ja, Also schon ziemlich na gut, alt, auf jeden Fall. war ich gerade erst aus dem Ei geschlüpft. Also ja, North versus South. Aber das war ja, das war jetzt ohne Basenbau, ne? Also Ja, soweit ich aber mich erinnern kann, man konnte aber ja. auch schon bestimmte Bereiche erobern. Also man hatte ja so eine Landkarte von den USA und dann hat man versucht, sich halt immer einen Bundesstaat wieder zu erkämpfen und dann war das Ziel ja, alles erobert zu haben. Jetzt weiß ich gar nicht, es gibt ja verschiedene Versionen. Es gibt da, glaube ich, mittlerweile auch eine iOS- und Android-Version, die aber im Store sehr schlecht bewertet ist. Ich weiß gar nicht mehr, gab es denn eigentlich auch diese Minispielchen mit so einer Art Schießbudeneinlage mit Mexikanern, oder ist das jetzt aus dem neuen Remake? Nee, das Nee, war auch das war damals damals schon. auch schon. Da hattest du sowas mit Zügen, dass du die Genau, irgendwie noch genau. ausrauben musstest oder sowas. Und genau, das war auch schon alles in dieser Urversion drin. Genau, ja, daran kann ich mich auch erinnern. Ja, North versus South. Und da hast du aber früh angefangen, ne? Das ist ja ein sehr altes Spiel. Ja, meine Brüder haben das damals gespielt und ja, dann habe ich das auch mal gespielt an dem PC. Und zwar eigentlich ganz lustig. Ne? War zwar sehr primitiv, wenn man das mit Ah. heutigen Spielen vergleicht, aber es hat auch dementsprechend Spaß gemacht. Du hattest auch teilweise so schon Ansätze von irgendwelchen Wetterbedingungen drin, in dem da irgend so eine Wolke über deinen Bundesstaat war. Und dann waren deine Einheiten dementsprechend irgendwie geschädigt. Ja, aber man musste natürlich die Einheiten selber noch mit der Tastatur steuern. Also du hattest so diese Genau, da. Vogelperspektive, du hast die selber gesteuert und hast auch selber mit der Tastatur sogar Schüsse abgegeben. Und das war kein Spiel, was du mit der Maus bedienen konntest. Das kam erst später. Gut, das war ja auch damals unter DOS noch nicht so gang und gäbe mit Maussteuerung beziehungsweise Bedienung. North versus South. Also ich muss ehrlich sein, wenn ich jetzt so gucke, in der Zeit ungefähr kamen ja auch noch Spiele wie Dune und ähnliches raus. Diese ganz alten Strategiespiele, die dann schon eher so auf das Prinzip der heutigen Spiele stießen. Das habe ich irgendwann mal später nachgeholt, aber ich glaube, das habt ihr auch noch nicht gespielt, ne? Nee, Das war auch eher so negativ. vor eurer Zeit oder unserer Zeit. Ja, Matze, welches ist denn dein erstes Spiel gewesen? Ja, also ich habe sozusagen richtig angefangen mit Age of Empires. Ich glaube, es war damals schon, als ich angefangen habe, ich bin durch meinen Vater dazu gekommen, Age of Empires 2 und dann noch die Erweiterung The Conquerors. Habe ich mit meinem Vater sehr häufig früher im LAN einfach zu Hause gespielt. Zwei PCs, dann zusammen im Team gegen drei oder vier gegnerische. Das war mein erster Kontakt eigentlich so überhaupt mit Computer und mit Strategiespielen. Und ich muss sagen, es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, auch so, was ich jetzt in der letzten Zeit habe ich mal wieder drüber geguckt, weil ich überlege, das mal wieder zu spielen. Hat ein sehr gutes Feedback im Internet bekommen, so dass sogar jetzt es im Steam Store ein Remake von Age of Empires gibt, Age of Empires HD oder so. HD The Forgotten, was wohl auch relativ erfolgreich gewesen ist. Das Age of Empires, sagst du kurz was zum Setting und der ungefähren Spielmechanik? Weil, also ich habe es nie gespielt. Ich habe viel Ja, gehört, viel gelesen, aber nie selber gespielt. Ja, du startest im Prinzip mit einem Dorfzentrum und dann, ich glaube, am Anfang sind es vier oder fünf Dorfbewohner und musst dann startest in einem bestimmten Zeitalter und es gibt dann vier weitere Zeitalter, in die du fortschreiten kannst und dort dann auch weitere Entwicklung vornehmen kannst. Du musst mit deinen Dorfbewohnern dann einfach Rohstoffe wie Gold, Stein, Holz und Nahrung sammeln, konntest dann Häfen bauen oder Schafe hüten und die dann zu Fleisch machen und dann musstest du dich halt weiterentwickeln und je nachdem, nach der Zeit kam dann der Gegner vorbei, hat dich angegriffen oder du hast versucht, den Gegner abzuwehren und ja, also es gab dann auch irgendwie 20 verschiedene Völker, wonach es auch so ein bisschen unterschiedliche Technologien gab, die du dann entwickeln konntest. Und so hatte jedes Volk zum Beispiel eine Spezialeinheit, die in der Burg dann entwickelt werden konnte. Und so, ja, gab es eigentlich ein sehr abwechslungsreiches Spiel, weil man auch immer mal wieder andere Völker spielen konnte. Und es wurde eigentlich nicht langweilig, sage ich mal. Das Ja. Gute an dem Spiel war auch, ich habe das nämlich auch gespielt, dass es einen integrierten Editor gab und dann konnte man sich seine eigenen Schlachten und seine eigene Ja. Landschaft zusammenbauen. Und das war natürlich immer besonders toll, wenn man sich dann riesige Einheiten einfach zusammengestellt hat und einfach solche riesigen Schlachten machen konnte. Was aber auch immer ganz lustig war, war bei dem Spiel, wenn man mal keine Lust mehr hatte, sich irgendwie zu entwickeln, dann hat man einfach Cheats benutzt, so wie Phantommann. Und dann hatte man auf einmal eine Figur, die Laserschüsse abfeuern konnte, und dann konntest du einfach alle Ritter, die gekommen sind, platt machen. Ne? Oder zum Beispiel Big Mama, da hatte man auf einmal ein Fahrzeug, was irgendwelche Raketen abfeuern konnte. Und so war das Spiel dann auch ganz lustig von der anderen Seite. Ein Cheat war auch, den ich ab und zu mal ganz witzig fand. Der hieß Gaia. Wenn du den eingegeben hattest, dann warst du sozusagen nicht mehr du konntest dein Volk nicht mehr steuern, sondern konntest alle Tiere auf dieser Karte steuern. Also es gab Wölfe, Ja, stimmt, das gab's es auch. gab Schafe, es gab Adler und sowas, und die konntest du dann steuern. Und es kam auch immer wieder mal vor, dass halt, wenn deine Dorfbewohner durch die Landschaft gegangen sind, dann so ein Wolf kam und dich angegriffen hat. Und so konnte man die ganzen Wölfe konzentrieren zum Beispiel und dann immer auf eine Einheit losschicken. Es war auch manchmal ganz witzig. Ja, also ich habe jetzt Age of Empires nie selber gespielt, aber Ich glaube, was kam. auch in der Zeit war, das war auch Stronghold. Ich weiß nicht, ob du das dann gespielt Stronghold habe hast. ich gespielt, Habe ja, ich auch noch gespielt, das das stimmt. Ich glaube, fand ich das auch war noch sehr, kurz vorher das oder fand ich kurz auch sehr, danach na, irgendwie. ich glaube, das kam sogar einige Zeit, glaube ich, danach. Also Age of Empires hat ja mit 1 angefangen und Stronghold war, glaube ich, sogar noch ein oder 2 Jahre nach Age of Empires 2. Also ich glaube, das kam deutlich später, weil es auch ein bisschen mehr ausgereift in der Grafik meines Wissens war. Das Stronghold war ja eher so auf dieses Ja, genau. Belagerungsszenario gemünzt. Also so kann ich mich daran erinnern, dass man hier Ja. mit Burgen erobern, mit großen Belagerungsmaschinerien und ich fand es da sehr lustig, dass du die schwersten Ritter mit heißem Schwefel an der Mauer erledigen konntest. Ja. Das fand ich, also es war historisch schön belegbar, was man vorher nur aus Geschichtsbüchern kannte, hat man dann in diesem Spiel es war ja jetzt nicht fotorealistische Grafik oder ähnliches, also Ja, man ich würde konnte sagen, das war erkennen. so in der Nähe von Age of Empires, so von der Ja, Grafik. genau. Also man konnte erkennen, was da passiert, aber ich fand, es war jetzt nicht so brutal dargestellt, wie es in den Geschichtsbüchern beschrieben wurde, sage Nee, ich mal so. klar. Ne? Und das fand ich immer gut, obwohl ich sagen muss, bei Stronghold, vielleicht war ich damals zu jung, aber ich habe dieses, wenn man jetzt nicht einfach die Belagerungsszenarien gespielt hat, dieses ganze Drumherum mit Burg aufbauen und Burg managen, fand ich für mich damals ein bisschen zu kompliziert. Kann aber Ja. daran gelegen haben, dass ich da noch etwas jung war und noch nicht so durch das Spiel durchgestiegen bin. Aber die hatten ja dafür diese netten Szenarien, die man einfach Ja. spielen konnte, Also wo man meinst dann quasi seine Armee hatte und vor Ja. der Burg stand oder halt die Burg verteidigen musste. Das war. Also mein Vater hat das auch gespielt. Er hat's mir dann, also wir haben das auch öfter mal zusammengespielt, aber auch für mich, also da war ich, wie alt war ich da? Vielleicht gerade mal so 11, 12, vielleicht noch ein Stück älter, also ja. Ich fand es auch schon relativ kompliziert für einen so Jungen wie mich. Von daher habe ich es dann auch irgendwann nicht mehr so gespielt. Also ja, ich fand es ein bisschen kompliziert. Ja, aber wo du jetzt sagst, also Age of Empires, es ist sehr spät erst rausgekommen, das weiß ich, Echt? weil da war ich. Nein, nein, nein, das Spiel, was ich jetzt meine, also Empire Earth zum Beispiel, das passt auch in dieses Genre mit diesen Genau. Zeitepochen. Also Empire Earth ist aber noch deutlich ausgedehnter, weil Ja, du richtig. hattest da ja, keine Ahnung, irgendwie 20, 21 Zeitalter oder wie viel? Genau. Steinzeit bis Moderne, wo du mit Genau. Raumschiffen und so. Nanozeitalter mit Ja, genau. Cyborgs. Also das war auch mal wieder, wenn du eine Zeit lang, glaube ich, Age of Empires gespielt hattest, immer nur diese relativ kurzes Zeitalter, war auch mal wieder ganz interessant, Empire Earth zu spielen. das wieder so modern und da gab es, glaube ich, auch irgendwann eine Erweiterung, wo du dann sogar noch in den Weltraum Ja, vorstoßen konntest. Die genau. Das ist Erweiterung auch, gab es auch noch, ja, also habe ich aber aber auch selber nie sehr gespielt. ähnliches Spielprinzip. Ich weiß jetzt nur bei Empire Earth, wenn man da Spiele gestartet hat, die konnten sehr, sehr lange gehen. Die Also ging das sehr, sehr lange. Also ich waren habe. jetzt nicht so einfache Konflikte wie bei anderen Echtzeitstrategiespielen, die man so vielleicht auch auf mehrere Stunden ausgedehnt, aber das waren dann schon fast Tage, Ja, die man dort verbringen also. konnte. Jetzt ist die Frage, Empire Earth wurde damals, wo ich das geholt habe, immer mit Age of Empires. Ich weiß jetzt zwar nicht welchen Verglichen. Teil, aber verglichen. Ja. Da hat Age of Empires immer die besseren Kritiken abbekommen, weil es da halt mit diesem Zeitalter nicht so große Diskrepanzen Ja, gab. also ich Weil, wie du. finde auch, es war einfach von den Rohstoffen her bei Age of Empires irgendwie einfacher im Verhältnis eine Technologie zu entwickeln und den Aufwand dafür. Das war einfach kürzer. Also wenn ich das gespielt habe zusammen, dann war das eine Partie mit drei Gegnern oder so von maximal 3 Stunden, wenn nicht sogar eher weniger. Und Empire Earth, du brauchtest, um da die Technologien entwickeln zu können und ins neue Zeitalter vorzuschreiten, einfach so viele Ressourcen, wo du so lange gebraucht hast, um überhaupt dieses Endzeitalter zu erreichen. Also ich habe das gespielt und das hat Tage gedauert. Also da musstest du Ja. immer zwischenspeichern und das war bei Empire Earth zum Beispiel im LAN gar nicht so einfach, diese Zwischenspeicherung. Aber es ging. Also Es ging, ich aber weiß, es dass hatte wir schon das auf häufiger einigen Probleme. Ja, aber ich weiß, dass wir das auf einigen LAN-Partys gemacht haben und dann konnte man beim einer nächsten Party dann sein Spiel fortführen. Also das war möglich. Ich sag nur, aber wie du recht hast, Age of Empires soll da besser gewesen sein, weil wenn ein Gegenspieler ein Zeitalter weiter war, war die Diskrepanz noch nicht so hoch wie bei Empire Earth. Weil da Ja. konnte es passieren, dass man dann auf einmal mit Phalanx-Kriegern gegen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg kämpfen musste. Und Ja, das kleiner Unterschied. macht natürlich auch dieses Szenario ein bisschen kaputt, ne? Also diese, wenn man da drin ist in diesem Szenario und sich dem hingibt, dann wirkt das natürlich nicht so gut, ne? Ja, gut, jetzt haben wir natürlich hier schon einige Titel genannt. Das waren jetzt eure ersten Berührungspunkte mit der Materie Echtzeitstrategie. Ich muss sagen, mein erstes Echtzeitstrategiespiel war wirklich das erste Command & Conquer. Damit bin ich so eingestiegen. Ich weiß noch, dass das damals in einer, ich glaube, 30 Spiele Kollektion war, die mein Vater für mich mal bestellt hatte. Und ja, da war noch das allererste Command and Conquer. Ich weiß gar nicht, ob hatte das einen Zusatznamen. Ich glaube gar nicht, ne? Das hieß einfach nur Command and Conquer, wenn ich mich recht entsinne. Ja, gute Frage. Ich glaube, ja, es hieß einfach nur Command & Conquer, stimmt. Erst mit späteren Teilen kamen welche Zusätze. Genau. Ja, Command and Conquer ist ja mit einer der größten Spieleserien, die sich, ich weiß nicht, ob sie sich bis heute noch durchziehen, aber zumindest die letzten Jahre kamen immer noch Teile raus. Und ich muss sagen, ja, es war interessant, weil das war halt mal ein ganz neues Spielerlebnis. Man kannte ja vorher sonst immer nur so diese Age of Empires und diese eher im mittelalterlichen Setting angesiedelten Strategiespiele. Und auf einmal war es in so einer Art Echtzeit-Science-Fiction-Richtung, die auch mal nicht auf irgendeiner Filmlizenz basierte, sondern was komplett Eigenes war. Ich glaube, es gab GDI und NOT, die beiden verfeindeten Parteien, und dann ein Rohstoff, Tiberium war das, glaube ich, ne? Das Genau, war das irgendwie. konnte man immer sammeln, darum ging's. Genau. Und ja, hier war es einfach, das war für mich als jungen Menschen einstiegsfreundlicher, weil man nicht wie bei den anderen Teilen verschiedene Rohstoffe hatte, sondern man hatte ganze zwei. Man hatte Tiberium, also sprich, Tiberium hat sich in Geld umgewandelt, mit dem man Gebäude und Einheiten gekauft hat. Und man musste darauf achten, dass in der Basis, je mehr Gebäude man hatte, desto mehr Kraftwerke bzw. Stromlieferanten da waren. Und damit war es dann das eigentlich. Danach hat man Einheiten gebaut und Krieg geführt sozusagen. Und das war natürlich für so schnelle Runden perfekt. Und für mich als relativ jungen Menschen noch, der nicht so tief in irgendwelche Wirtschaftsstrategie-Materien eindringen wollte, ideal. Ja? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich meine, in Deutschland wurde das ja immer so verkauft nach dem Motto, dass das Cyborgs sind und keine Menschen, wegen der USK oder FSK, wenn ich mich recht entsinne. Da gab es ja immer so, also ich weiß es, dass es dann immer zu diesem, ja, zu dieser Musik, die doch schon auch so ein bisschen 90er Jahre Techno-mäßig war, dass man dann immer diese Blech-Sounds hatte. Wenn zum Beispiel Panzer über einen rübergefahren ist oder so. Ja, genau. Man weiß das auch, wenn man die Kampagne gespielt hat, dann gab es ja eine Persönlichkeit, die hieß Tanja, die gehört auch zu Notch und die hat immer gesagt, komm Blechbubi, tanz mal. Und, aber war Tanja schon in dem ersten Command in Conga? War die nicht in den... Ich hätte es jetzt gedacht, also die war in einem ziemlich früheren Teil schon da. Also die, ich weiß zumindest, dass es Command in Conga gab und der zweite Teil war ja Command in Conga, Alarmstufe Rot hieß der. Aber dann war die vorher schon da, die war schon vor Alarmstufe Rot. Ich meine, die war schon mit dem ersten Teil. Ja, aber Alarmstufe Rot war ja der zweite. Das war ja dann schon wieder ein anderes Setting, meine ich. Ja, weil Alarmstufe aber Rot war ja Konflikt USA gegen gegen Russland schon. Nicht mehr GDI und NOT. Ja, aber und das war dann war Tanja im ersten Teil. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Weil es gab vom ersten Teil gab es ja auch noch eine Erweiterung, mindestens eine. Das weiß ich noch. Ich weiß jetzt nicht mal, wie sie heißt, aber es gab's auch. Ja, stimmt. Und da, in diesen Teilen war Tanja schon da, weil das Coole war nämlich bei Command & Conquer, dass es immer noch Filmsequenzen gab. Und da hat man die dann auch gesehen und dann hat man die auch gespielt dann letztendlich. Stimmt, Command & Conquer war mit den CGI Filmszenen und richtige. Und echten Schauspielern dann dazwischen, genau. Die immer so zu dem Spieler gesprochen haben. Ja, das weiß ich auch noch. Ja, das gut, war wenn man, ganz cool gemacht, ja. Wenn man überlegt, Command & Conquer Alarmstufe Rot, also der zweite Teil der Serie mit der erste Teil der anderen, des anderen Szenarios, also nicht mehr GDI Not, sondern Amerika-Russland, da ging es ja irgendwie darum, dass Einstein irgendwie in... doch irgendwie in der Zeit zurückgereist ist und Hitler umgebracht hat und dadurch die Sowjetunion nicht zerfallen ist, sondern jetzt sich weiter ausdehnt oder so. Und also so ein ganz komisches Szenario mit Zeitreisen hin und her, meine ich, gab's da. Und da gab's dann halt auch diese Tanja und so Spezialeinheiten und die berühmten Tesla-Spulen, die Tesla erfunden hat. Und also da gab es einige sehr, sehr ikonische und tolle Momente in der Kampagne, aber halt auch im Multiplayer, muss ich sagen, hat das wunderbar funktioniert. Ja, hat auch sehr Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, genau. das waren so meine Berührungspunkte, mit denen ich halt angefangen habe, im Echtzeit-Strategie-Genre Fuß zu fassen. Ich habe jetzt hier noch ein paar Titel aufgeschrieben. Ich nenne sie jetzt einfach mal, die so aus der Zeit auch noch kommen, die zum Beispiel auch in dieser Box mit drin waren. Da war zum Beispiel Crush, Kill and Destroy beziehungsweise KKND2 Crossfire. Hat das einer von euch gespielt? Nee, das war ich auch jetzt zum ersten Mal. Die Namen sagen mir auch gar nichts eigentlich. Also den ersten Teil habe ich auch nicht gespielt. Ich hatte jetzt nur den zweiten. War aber nichts anderes als Command & Conquer, also das erste. Nur halt das Setting war ganz cool, weil die hatten, zumindest im zweiten Teil war ein sehr geiles Intro-Video. Es geht quasi darum, dass die Welt ist in Krieg verfallen, es gab einen Atomkrieg, die Menschen haben sich in Bunker gerettet und die Menschen, die halt nicht in diese Bunker kommen konnten, sind halt an der Oberfläche meist mutiert. Und die Menschen führen halt Krieg gegen diese Mutanten, weil sie die Erde neu besiedeln wollen. Und dann gibt's halt die dritte Partei noch, quasi die Maschinen oder die Roboter, die zurückgelassen wurden, die sich so ein bisschen Skynet-mäßig verselbstständigt haben. Und das war eigentlich ein ganz nettes Setting. Also so hatte jeder seine eigenen Einheiten. Die Menschen waren relativ normal wie heute, also so mit Hovercrafts, Motorrädern und Panzern. Und dann hatte man die Roboter mit verschiedenen Kampfanzügen oder so Robotern und großen Maschinerien. Und man hatte halt die Mutanten, die halt mit eher so auf Nahkampf beziehungsweise so mit Molotow werfenden einarmigen Mutanten und so selbstgebauten komischen skurrilen Maschinen, die eher so also so mehr an mittelalterliche Kriegsmaschinerien erinnerten. Also das war ein ganz nettes Setting, war halt auch in dieser Spielebox mit drin, daher kenne ich das. So hat mir das auch nichts gesagt. War aber ganz nett, auch weil dieses Intro-Video ganz geil ist. Ihr müsst da mal gucken, vielleicht findet ihr das bei YouTube. Also KKND2, ne? Ja. Müsst ihr mal gucken. Das war da noch drin und ich habe hier noch zwei Titel. Heroes of Might and Magic. Habt ihr das mal gespielt? Ich nicht. Ich Name hab's gehört, sagt mir aber auch wieder nichts. Ja, ich hab's bisher auch nicht gespielt, ich hab's nur gehört. Gibt's auch mehrere, ist jetzt auch weniger Echtzeit, sondern auch mehr so Rundenstrategie, so eine Art Schach. Aber ich glaube, da gab's auch verschiedene Ableger, die auch so ein bisschen in dieses Echtzeit reingerutscht sind. Gut, wenn ihr das auch nicht gespielt habt, würde ich das jetzt auch nicht großartig besprechen, weil das habe ich auch nicht so intensiv gespielt. Mhm. Aber ich denke mal, eins habe ich hier noch, das hast du auch gespielt, Adrian. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal zusammen gespielt. Panzergeneral. Ja, ah, stimmt, das war ein ganz altes Spiel, das weiß ich noch, ja. Panzergeneral, das war aber nicht so wie Age of Empires, dass man irgendwas aufgebaut hat, ich glaube, das war sogar eher, du hattest eher eine Karte und hast deine Truppen einfach bewegt, aber du warst nie in einem Echtzeit. Du hattest diese Hexagonfelder. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob rundenbasiert, aber du hattest diese Hexagonfelder. Ja, also du hattest nicht wirklich so jetzt was gesehen, dass Fahrzeuge kaputt gegangen sind oder Häuser zerstört werden, sondern es wirklich, du hattest nur eine Karte, hast deine Einheiten bewegt, meine ich. Und es war rundenbasiert, glaube ich, sogar. War es ein rundenbasiertes? Also ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich weiß nur, dass das mit diesen Hexagonfeldern waren, wie die du dich bewegen konntest. Aber ich gucke mal gerade, ob wir es finden. Aber Panzergeneral habe ich dann nicht so lange gespielt, weil ich glaube, ich vorher Command & Conquer gespielt hatte. Und es war halt schon was anderes. Ja, das stimmt. Seine eigenen Häuser zu bauen und dann die Einheiten zu bauen und dann einen Kampf zu schicken, als ja jetzt Panzergeneral zu spielen und dort nur auf dem Schlachtfeld zu sein und das nur zu koordinieren. Ja. Ohne irgendwas zu sehen, dass da was kaputt geht. Ja, du hast recht, es ist rundenbasierend. Stimmt. Na gut, dann lassen wir das auch erstmal außen vor. Weil wir wollen uns ja auf die Echtzeitstrategie vorrangig beschränken. Zu der Zeit fallen euch da noch Spiele ein, die jetzt so in diese ganz frühe Ära reinpassen? Also, oder, ich denke mal so das erste, was so im Zweiten Weltkrieg-Setting stattfand, das war Sudden Strike. Das habe ich ziemlich oft gespielt, auch auf LANs. Das war ein ganz cooles Spiel. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Mir sagt das was, aber ich habe es auch selber nie gespielt, muss ich ehrlich zugeben. Ja, das ist quasi so ähnlich gewesen wie, ja, wie soll ich sagen, wie heißt das andere Spiel? Ja, man hatte auf jeden Fall in diesem Setting, hatte man schon gegebene Einheiten. Man musste sie anfordern und dann sind die dann halt gekommen und dann konnte man dementsprechend die zum Feind schicken und ihn angreifen beispielsweise. Es war jetzt nicht so, dass man Häuser gebaut hat und die Einheiten gebaut hat, sondern man hat sie eher angefordert und die sind dann aus dem Kartenrand dann reingefahren und dann hatte man die beispielsweise. Da konnte man auch Bombenangriffe starten, Flugzeuge anfordern. Es hatte so Ähnlichkeit mit Company of Heroes, halt nur, dass man wirklich keine Basis oder so hatte, die man aufgebaut hat. Also war das auch nach diesem Prinzip der Verstärkungstruppen Ja, genau. kaufen, anfordern, beziehungsweise ja, irgendwie dann nach der Schlacht sozusagen die Truppen Genau. wieder auffüllen. Ja. Ja, das hatte, ich kann mich erinnern, dass das damals groß im Munde war, auch weil das das Setting hatte, so ein bisschen die berühmten Schlachten des Zweiten Weltkrieges nachzuspielen. Also so mit Landung in der Normandie, glaube ich, war auch eine Mission und Kann sein, ja. ähnliches. Und dann aber auch aus beider Seiten. Ja, genau. Und das hat auch Ne? mega viel Spaß gemacht, im LAN zu spielen. Also ich habe das, glaube ich, mit 4 Leuten zusammengespielt und das war schon immer ganz interessant. Das war auch, ja, also man konnte, das war schon eins der ersten Spiele. Ich glaube, vorher gab es kein Spiel im Zweiten Weltkrieg, wo man das so machen konnte, dass man sich gegenseitig bekriegen konnte, so in diesem Setting. Vorher gab es ja nur Ja. Command & Conquer. Ja. Ich glaube, das war so, ja. Also ein Spiel, was mir noch einfallen würde, so in die frühere Zeit, zumindest von der Grafik her in jedem Fall Anno 1602. Das würde mir da noch so einfallen. Also die Grafik ist ja sehr, sehr pixelig. Ja, es ging eigentlich darum, dass am Anfang du und ja, wenn du alleine gespielt hast, der Computer irgendwie 5 Schiffe im Meer stehen und du dann ein Schiff hattest und dann eine Insel selber besiedeln musstest und dort dann im Prinzip ja, deine eigene Stadt und deine eigene Kolonie entwickeln musstest. Also so ein bisschen in dem Style Christopher Columbus. Ja, Anno habe ich selber damals nie gespielt, aber das war auch überall im Munde. Was ich damals noch gespielt hatte, es war halt die Siedler. Allerdings Siedler 2, meine ich, habe ich mal gespielt. Das war noch so mit, was ganz interessant war, wenn ich mich recht entsinne, du musstest immer zwischen den einzelnen Gebäuden Wege bauen. Also Ja. du konntest nicht einfach so in der Butnik rummarschieren, wie man es heute so kennt, ne? Sondern es mussten Wege gebaut werden von deinen kleinen Siedlern, die halt alle Gebäude in deiner Siedlung miteinander verbunden haben. Das war ganz nett. Ich meine danach dann Siedler 3, das war auch so ein große Munde, aber das lag auch, glaube ich, eher daran, weil es halt erstmals dieses Wegeprinzip aufhob, die Grafik überarbeitete und halt, weil es aus Deutschland kam. Also Ich meine, Siedler 3 war also damals sehr bekannt, also und Ja. sehr auch, glaube ich, gut als gut empfunden von den Spielern. Also dieses Wegeprinzip wurde da im Prinzip so aufgehoben, dass die Siedler sozusagen die Wege selber gebaut haben. Also du musstest ja auch immer deinen Bauplatz erst planieren und das hat dann auch immer gedauert. Da mussten ja auch immer die einzelnen Rohstoffe, du brauchtest ja für das Gebäude immer so und so viel Steinholz, das musste da ja alles hingetragen werden. Ja, und fand ich auch ein sehr, sehr interessantes Spiel und ja, hab's auch lange gespielt. Also lag wahrscheinlich auch wieder mal an meinem Vater, weil der es gespielt hatte. Aber fand ich auch sehr interessant. Es gab ja auch dann noch ganz viele Erweiterungen für Siedler 3 Genau. und andere Kampagnen-CDs, also da konnte man schon lange beschäftigt sein mit diesem Spiel. Aber bei Siedler war ja schon immer sehr, sehr comic-mäßig, also Ja. fand ich. Das war also auch eher verniedlicht, weil es ja doch mehr in diese Wirtschaftsschiene ging. Also ich weiß, es gab auch Kampfhandlungen und man hatte auch Militär und ähnliches, aber ich meine, der Fokus des Spiels lag ja eher auf diesem: Ich baue meine Siedlung auf, kriege mehr Ja. Bewohner, verbreite mich und habe so dieses Leben in meiner Siedlung am Laufen, Ja, ne? darauf musstest du halt sehr achten. Nur halt irgendwann kam der Gegner mit Militär und dann musstest du dich im Prinzip wehren und nur wirklich ganz am Ende des Spiels, um sozusagen beenden zu können, hast du halt deine Armee losgeschickt und den Gegner sozusagen die einzelnen Wachtürme immer zerstört, die dann selber besetzt. Und irgendwann, wenn alle Wachtürme zerstört waren, hatte der Gegner halt verloren. Aber das war wirklich nur ganz am Ende des Spiels. Du musstest vorher erstmal sehen, dass du genug Platz hast für deine Leute, dass du die Rohstoffe alle rankriegst. Also war wirklich eher so auf Wirtschaft und ich lasse meinen Laden erstmal laufen. Ja, sag mal jetzt so, wenn ich hier mal so die Artikel bei Wikipedia so durchgucke, 95, also so mit der Zeit, wo auch Command and Conquer rauskam, gab es ja schon lange vorher, so eher zur Zeit von Dune oder Dune 2, Warcraft und dann 95 Warcraft 2. Habt ihr das damals gespielt? Stimmt, jetzt wo du es Also sagst, das habe ich auch gespielt, ja. echt? Hast du Warcraft 2 gespielt oder das erste Nee, Warcraft sogar? das erste Warcraft habe ich gespielt, weil das hatten auch meine Brüder. Und da habe ich schon ziemlich früh den Weg zu den Orks und den Wie ganzen. war das so? Also ich muss sagen, ich glaube, Warcraft 2 kenne ich nur dieses Bild, mit der die GameStar immer geworben hat, wo ein Ork und ein Mensch sich Ja. so gegenüber gucken. Aber spieltechnisch habe ich da, glaube ich, nie was gesehen. Also ich bin dann erst bei Warcraft 3 eingestiegen. Warcraft, das war ja auch genauso, dass man auch seine ganzen Gebäude aufgebaut hat und seine, je nachdem, welche Fraktion man gespielt hat, ob man die Menschen oder die Orks gespielt hat, hat man sich dann seine Orks gebaut oder halt seine Ritter, um dann die Gegend zu erkunden. Also es war eher so wie ja, so wie Command and Conquer, nur mit Menschen und Orks und in diesem Mittelalter-Setting. Also so war das. Das war eigentlich ganz gut. Es gab zwischendurch auch Zwischensequenzen, die vieles nochmal so gezeigt haben und das hat dann die Stimmung reingebracht. Das war auch sehr düster, habe ich so in Erinnerung. Ja, aber es war auch sehr interessant, es war auch schön zu spielen. Was ich hier noch auf meiner Liste habe, relativ, also 95 soll Warcraft 2 rausgekommen sein, 96 kam dann That, also Z. Ich weiß nicht, kennt das einer von euch noch? Hatte Das den sagt mir nichts. Untertitel Steel Soldier. Das Cover ist quasi ein Roboter mit Zigarre im Mund und einem Drill Instructor Hut. Ich Sagt hab mir das Spiel nichts. immer gesehen, vom Cover habe ich es immer gesehen, aber ich habe es nie gespielt. Ich habe da aber Screenshots habe ich auch gesehen. Das war doch dann so ein, ja, Also so ein Roboter im das, Spiel. ja genau, du hattest Robotereinheiten im Spiel und das waren halt Karten, die waren, also du hattest auch verschiedene Gebäude, die waren halt mit Wegen verbunden. Und diese Gebäude, ich meine, das waren dann auch, die hatten halt verschiedene Funktionen, Fabriken, Werkstätten oder ähnliches oder ich glaube auch so Fahrzeug. Produktionsstätten und ähnliches. Und du hattest halt deine Roboter und ich meine, du hattest auch nur eine bestimmte Anzahl, beziehungsweise wenn deine Roboterfabrik kaputt war, dann kam halt kein Roboter mehr nach. Und du musstest dann halt versuchen, mit diesen Robotern diese Wege abzulaufen und die Gegner zu bekämpfen, die dir auf diesem Weg entgegenkamen und die anderen Basen einzunehmen. Du konntest allerdings auch Fahrzeuge einnehmen. Also es gab leere Fahrzeuge, so Jeeps mit MG hinten drauf, und wenn deine Roboter auf ein solches Fahrzeug getroffen sind, konntest du einsteigen. Und dann hattest du natürlich mehr Feuerkraft, beziehungsweise warst etwas mobiler. Ne? War ein sehr unterhaltsames Spielprinzip, weil halt diese Zwischengrafiken mit diesem Drill Instructor, Chef und Robotern, die in Liegestühlen sitzen und Öl aus Blechdosen trinken, ganz lustig war. Ich bin mir aber nicht sicher, doch ich sehe, hat den Mehrspielermodus. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich das wirklich im Mehrspielermodus gespielt habe. Auf jeden Fall war es ganz nett damals, weil es halt mal zu diesem Command and Conquer und dieses Aufbauen und ähnliches ein bisschen neuen Wind reinbrachte. War aber leider kein Spielprinzip, was ich irgendwie für längere Zeit halten konnte, fand ich jetzt. Weil es gab dann, glaube ich, auch relativ wenige Maps und ja, es kam auch wenig. Damals gab es ja noch nicht so eine Community mit großen Maps, Design und ähnlichen und von daher war das halt alles ein bisschen öde auf Dauer, ne? Aber das war ganz lustig. Ich glaube, es gibt es sogar auch als Handyspiel. Müsst ihr mal gucken. Ich weiß nicht, ob das was kostet, aber es gibt es, glaube ich, mittlerweile auch im iOS und Android Store. Also wer das nachholen möchte, weil das Spielprinzip lässt sich, glaube ich, auch ganz gut auf Touchscreens ummünzen. Müsst ihr mal gucken. Also mal so zum, vielleicht zum Nachholen oder mal reinschnuppern, vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil ich meine, es war auch noch unter DOS, also auf heutigen Computern das zu installieren, ja, wird vielleicht ein bisschen schwer. Und vielleicht ist es dann auch auf so großen Bildschirmen nicht mehr so ansehnlich. Aber das hat also von euch keiner gespielt, ja? Nein, Gut. Ja, zu der Zeit, wenn ich jetzt mal so meine Liste abgehe, gab's noch StarCraft. Hat das einer von euch mal gespielt? Das allererste? ja. Also Und? hab ich viel gespielt. Also ja, viel ist vielleicht auch übertrieben, aber es war schon interessant. Also habt ihr Adrian, du? die StarCraft-Zeit, die habe ich irgendwie nicht so mitgekriegt, beziehungsweise ich habe mich nie dafür so interessiert. So heutzutage im Nachhinein sagen ja viele Leute auf LANs, oh Mensch, ey, lass mal StarCraft zocken, aber ich habe es wirklich selber persönlich nie gespielt gehabt und ja, ich hatte damals auch nicht so das Interesse. Also heute würde es mich, denke ich mal, vielleicht reizen, das mal auszuprobieren. Aber als es damals rauskam, habe ich das nicht gespielt, ne. Also ich habe das viel gespielt, weil auch mein Stiefbruder das dann relativ viel gespielt hatte. War schon interessant. Also es ging eher mehr darum, du hattest, wie viel gab es? Ich glaube vier verschiedene Völker, Zivilisationen oder wie du das nennst. Einmal die Terraner waren das, dann. Ich meine nur drei, oder? Zerg, Terraner und Protoss? Ja, auf jeden Fall, ja, genau. Ja, kann auch sein, dass nur die drei waren. Genau. Also ich habe selber ja auch nie gespielt, nur mal reingeguckt, aber ja, drei Stück. Ja, doch. Terraner, Protoss und Genau, Zerg also bei waren es, Zerg genau. waren das ja diese kleinen Schleimdinger, wo du musstest ja auch immer sozusagen von deinen Gebäuden, die du gebaut hast, die Energieversorgung immer sicherstellen. Also es waren schon immer sehr gegensätzliche Völker, Zivilisation. Und du musstest dann ja immer Mineralien, Gas und ich glaube, gab es noch was, auf jeden Fall immer ernten und da konntest du halt dann deine Einheiten. Und wenn du das wirklich mal online oder auf LAN-Partys gespielt hast, da habe ich mich immer gefragt, wie andere Leute so schnell diese Einheiten rekrutieren konnten und dann einen fertig gemacht haben. War schon echt krass. Ja gut, also ich sage mal, ich habe viele Reportagen gesehen von diesen koreanischen Ja, genau. E-Sportlern und das, ich meine bei Game One, da gibt's auch von Budi so eine Reihe, wo er jetzt allerdings schon auf StarCraft 2, aber da gibt's ja so ein Ranking-System, wo man irgendwie fünf Qualifikationsmatches abhält und dann wird man eingerankt je nach Erfolg in eine Liga und dann muss man halt online im Battle.net von Blizzard entsprechend in seiner Liga versuchen aufzusteigen oder also wenn man das jetzt etwas ernsthafter betreibt. Aber ich glaube, da ist halt, steckt halt viel Micromanagement hinter diesen, die spielen ja auch mehr mit Tastatur als mit Maus, habe ich das Ja. Gefühl, in diesen Reportagen. Also es ist interessant anzusehen, aber ich habe mich wie Adrian auch nie so wirklich für das Spielprinzip so erweichen lassen können. Beziehungsweise ist die Zeit auch an mir vorbeigegangen. Also ich war dann da so Command & Conquer Jünger und hab dann StarCraft irgendwie komplett ausgeblendet. Vielleicht ein bisschen schade, aber wenn ich so mir diese Szene angucke, bin ich auch ehrlich gesagt heute noch nicht so dran interessiert, StarCraft 2 nachzuholen, weil ich einfach nicht die Zeit habe, mich da so rein zu versetzen und ja, ich glaube, ich wäre dann da eher der wirkliche Noob-Spieler, der eher von den Profis als Punktelieferant gesehen wird, Also oder? StarCraft 2 würde ich gerne zumindest mal anspielen. Also ich habe es jetzt auch, glaube ich, noch nie bei irgendwem gesehen. anspielen will schon mal, aber ich glaube nicht, dass es momentan auch für mich so die Zeit wäre, da wieder Dann wirklich aktiv einzusteigen. kann ich dir nur empfehlen, dir mal bei GameOne.de diese Spieleserie rauszusuchen. Oder ich kann auch sein, dass die bei YouTube ist, Ich guck weil mal. das ist ganz interessant. Nur, ich habe mir das angeguckt und mir hat's dann auch nicht, also wenn man nicht in der Materie drinsteckt, dann ja, kriegt man von dem Spiel auch nichts mit, weil diese Spiele laufen relativ schnell ab und das ist ein Gewusel, so dass ich da überhaupt nicht verstehe, was sind das für Einheiten, was machen die? Und das ist schon sehr schwer, fand ich jetzt. Also von daher kann ich jetzt zu dem Spiel nicht so viel sagen. Und ich schlag mich da eher auf Adrians Seite so in die Richtung Command and Conquer. ja, StarCraft. Gut, StarCraft. Einmal kurz gucken. Okay. Ja, wir sind jetzt schon fast an der 50-Minuten-Marke angelangt. Ich würde sagen, wir besprechen noch einen großen Titel. Ich glaube, da werdet ihr beide sehr, sehr viel zu sagen haben. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Ende und würden dann die weiteren Titel in der nächsten Folge besprechen und tiefer gehen, weil da kommen noch einige aus der, so ab 2000, die, glaube ich, sehr besprechungswürdig sind, beziehungsweise wo wir sehr, sehr viel Zeit verbracht haben, die wir jetzt vielleicht nur am Rande erwähnt haben. Aber kommen wir jetzt zu dem Titel, der euch beide wahrscheinlich ja sehr interessiert. 98 kam von Six Tons Entertainment Emergency raus. Wird auch als Echtzeitstrategie-Genre geführt. Bitte ihr beiden, Ja, erzählt was dazu. ich Den glaube, ersten Teil habe ich auch noch gespielt. Kann ich vielleicht mitreden, also aber ich glaube, dass so zum ersten und zum zweiten Teil, glaube ich, Adrian am meisten sagen können wird. Ich bin, glaube ich, erst ab 3 oder 4 eingestiegen. Von daher würde ich dich bitten, Adrian, erstmal dazu was zu sagen. ja, also wie Christoph auch schon gesagt hat, Christoph hat es ja gespielt, ich habe es auch gespielt. Ich muss sagen, so das erste Emergency, was rauskam, das war natürlich ein Highlight. Das war so irgendwie im Feuerwehrbereich und ne, jeder als kleines Kind möchte ja auch mal Feuerwehrmann werden und da hat er die Chance oder hat jeder die Chance gehabt, auch mal Feuerwehrmann zu spielen, beziehungsweise in einer etwas größeren Sicht, dass man mehrere Einheiten steuern konnte. Und es ging dann halt darum, dass man, wenn man die Kampagne gespielt hat, es gab leider keinen Multiplayer-Modus damals, dass man einen Einsatz reingekriegt hat oder ein Szenario und man musste dementsprechend nach seiner Meinung die passenden Einheiten hinschicken. Und im Gegensatz zu heutigen Teilen ist das damalige Emergency realitätsnah gewesen, weil man hatte, wenn man sich das vorstellt, man hatte eine Landkarte und man konnte sich in der Nähe, wo dieses Szenario stattfand, der Unfall oder der Einsatz, konnte man sich die Nähe oder nahegelegenen Feuerwachen aussuchen. Und dort hat man dann seine Einheiten ausgewählt, die dann in den Einsatz gehen. Also da hatte man auch wirklich noch, so wie ich mich erinnern kann, ja, ein Aufenthaltsraum, wo Feuerwehrleute saßen und dann hat man die angeklickt und dann sind die Rutschstange runtergerutscht, in die Fahrzeuge gestiegen und dann ist das Fahrzeug ausgerückt. Und das gibt's leider heute nicht mehr und das war damals echt super. Und man muss auch sagen, die Einsätze, die es damals gab, die ganzen Szenarios, die waren auch deutlich realitätsnah, näher als heute. Heute heißt es, oh mein Gott, die Welt geht unter, und damals war Das es wirklich wirklich, so? Ja, ja. also ich weiß ja damals, ihr beide seid ja noch in der Freiwilligen Feuerwehr. Ich war es zu dem Zeitpunkt ja auch noch, als das Spiel so rauskam. Also kannte man ja den Echtbetrieb sozusagen. Und das dann umgemünzt auf so ein Spiel zu sehen, war echt super interessant. Ja, wie du schon sagst, Adrian. Also es war im Endeffekt so, dass die Leute in diesem Aufenthaltsraum saßen und dann losgeschickt wurden. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz so erinnern, aber wo du so erzählst, kommt so ein bisschen wieder. Es fing immer an mit einfachen Sachen, wie einfacher Wohnungsbrand, Verkehrsunfall und steigerte sich dann aber auch in Szenarien wie, ich glaube, war das nicht mit Vergiftung auf dem Volksfest und hier Unfall auf der Rennstrecke und ähnliches? Gab es da nicht dann auch so diese Hammer-Szenarien, wo man dann auch wirklich bis hin zu so mobilen Kliniken oder sowas hatte, ne, die man dann vor Ort aufbauen musste, um Verletzte zu versorgen oder Tote irgendwie zu bergen und ähnliches. Ja, war das nicht irgendwie das, so? Das gab es auch alles. Also es gab auch natürlich etwas größere Szenarien, dass, wie du schon gesagt hast, dass irgendwie beim Formel 1 irgendwie ein Fahrzeug verunglückt und du musst das Feuer eindämmen, weil das auf die Tribüne geht und so weiter. Es gab aber auch Einsätze zum Beispiel, man hatte ja nicht nur mit Feuerwehr zu tun, man konnte auch den Rettungsdienst steuern und die Polizei. Und somit gab es auch Einsätze, wie zum Beispiel Demonstrationen, wo man sich drum kümmern musste, mit Polizisten alles einzudämmen. Ne? Und dann hattest du irgendwie viele Wasserwerfer und aber gefühlt war so eine Demonstration nie niederzulegen. Es war immer total schwer, im Gegensatz zur Brandbekämpfung. Aber Brandbekämpfung weiß ich noch, man musste auch wirklich Schläuche verlegen. Also das war jetzt nicht so, dass man mit den Feuerwehrfahrzeugen direkt rangefahren ist, außer jetzt dem Tanklöschfahrzeug, also wo ein Tank dran war, aber man musste auch vom Hydrant zum Fahrzeug und entsprechend vom Fahrzeug zum Feuer immer die Wasserversorgung ja, auch sicherstellen. Das ne? war auf jeden Fall schon realistischer gemacht. Kam auf jeden Fall schon nah. Also es gab ja, ich weiß gar nicht, ab welchem Emergency wirklich auch diese Modding-Szene sehr groß wurde. Also sehr, sehr viele aus freiwilligen Feuerwehren, die in dem Thema so ein bisschen zu Hause sind, auch privat, haben sich da auch Gedanken gemacht und sehr, sehr viel Mods herausgebracht, also gerade für Emergency 4. Ich weiß nicht, wie viele Mods es da gibt, aber da haben wir auch sehr, sehr viel gespielt. Ja. Und gerade so für Leute, die jetzt auch ein bisschen aus dem Bereich kommen, wurde es dann doch schon irgendwann ein Stück unrealistischer. Und ich denke jetzt zum Beispiel an den Wegberg-Mod für Emergency 4, den Adrian und ich sehr viel gespielt haben. Kommt wirklich sogar noch ein Stück realistischer dran, weil da muss man wirklich dann Verteiler und alles wirklich selbst legen. Wobei für so überhaupt Leute, die mit dem Thema nicht so verwandt waren, schon Emergency mit dem Schläuche verlegen, schon sehr, sehr realistisch war. Also ich weiß, ich habe noch den Ableger gespielt, Police Emergency oder Emergency Police. Der kam, glaube ich, kurz nach dem ersten Teil, meine ich. Der war sogar noch ganz gut. Also, der war verhältnismäßig realistisch, was die Einheiten anging. Wenn ich, wie Adrian gesagt hat, ich meine, im ersten Emergency hatte man nur Streifenpolizisten und ich meine diese Demonstrationspolizisten, ne? Ja, also sprich sein, Bereitschaftspolizei. Ja, aber gab es nicht so viele verschiedene. Ja, und mit diesem Police Emergency, das war dann halt schon so mehr nur auf Polizei mit Geiselnahmen und ähnlichem und da hatte man dann halt auch noch Spezialeinsatzkommando, also SEK noch dabei, ne? Das war halt ganz interessant. Ich hatte jetzt auch nur das erste Emergency gespielt. Gab es denn jetzt zu den nächsten Teilen irgendwelche essentiellen Erweiterungen oder irgendwas Neues? Also ich würde jetzt sagen, wir decken jetzt einmal diese Emergency-Serie ab, weil das macht wenig Sinn, da jetzt krass chronologisch vorzugehen, weil das unterscheidet sich ja jetzt mal komplett von dem Echtzeit-Strategie-Genre, wie wir es von Command & Conquer oder Age of Empires kennen. Sag ich mal so, ne, weil hier geht's ja um das Bekämpfen einer Gefahr in Form von Feuer oder lebensbedrohlichen Situationen und nicht der Kampf gegen einen Feind in Form einer anderen politischen Partei oder ähnliches. Erzählt mal. Also, ja, so viele Neuerungen kann ich mir jetzt so nicht dran erinnern. Also Emergency 4 war sozusagen eigentlich die Endstufe, die wir immer gespielt haben, worauf auch diese ganze Modding-Szene sehr, sehr aktiv wurde, wo man da immer wieder was anderes spielen konnte und auch in den einzelnen Mods auch die Alarmierungsoberfläche oder die Alarmierungsart und die Steuerungsart vom Originalspiel sehr, sehr stark abwichen. Das heißt, da war sehr viel Neues, musste man sich immer wieder reinfuchsen. Wann war das? 2012? Also kam auf jeden Fall Emergency 2012 raus. Haben Adrian und ich uns eigentlich drauf gefreut, kann man sagen, oder? Ja. Als wir das dann gekauft haben, waren wir sehr, sehr enttäuscht. Also es war im Prinzip Emergency 4 fast genau dasselbe, dieselben Wagen, grafisch kaum überarbeitet. Und es waren eigentlich in der Kampagne gab es nur Weltuntergangsszenarien. Also vom Ja. Cleaner mit Sandsturm in Berlin und hast du nicht gesehen. Und Ja, es war schon komisch. also ich habe mich selten auf ein Spiel so gefreut und war danach sowas von enttäuscht. Also das Geld, das hätte man sich locker sparen können. Also wenn man das eigentlich so zusammenfassen möchte, von ersten Emergency bis zum letzten, ist es immer unrealistischer geworden, würde ich sagen. Also das erste war noch mit am realistischsten. Das zweite, bin ich mir gar nicht mehr sicher, war glaube ich auch noch okay, aber dann ab dem dritten wurde es immer ganz komisch. Also die Fahrzeuge haben auch nicht mehr großartig gewechselt, die sind immer irgendwie gleich geblieben. Und man hatte später auch nicht mehr diese Kartenansicht. Also ich glaube, ab dem dritten Teil gab es diese Karte nicht mehr und man hatte nur noch Zwischensequenzen, wo irgendwas passiert und dann ist man direkt in den Einsatz gestiegen. Also war das so, dass dann alles von einer Station aus lief? Ja, man hatte diese Stationssicht gar nicht mehr. Man war in der Ach so. Karte, man hat sich die Einheiten beschafft und man wartete, bis die Einheiten in den Kartenrand reingefahren sind, ne? Also Ja, vom genau. Kartenrand ins Spiel. Okay. Also So war war das jetzt nicht das. mehr so wie beim ersten Adrian, da Teil, dass man. verwechselst du aber ein bisschen was, glaube ich, oder? Oder redest du jetzt nur von der Kampagne? Nee, das war, ja, also bis zum dritten Teil gab es nur Kampagne und ab dem vierten Teil gab es Ja, Multiplayer. Und genau, deswegen, und aber bis zum dritten. im vierten Teil war es so, dass du, wenn du da alarmiert hast, die aus dem Hauptquartier ausgerückt sind, die kamen nicht am Kartenrand an. Da verwechselst du das, glaube ich, gerade mit dem Wegbergmod. Ja, nee, nee, nee, nee. Warte mal, das war so, es gab ein Hauptquartier, ja, aber Ja. das war nur ein einziges. Das war ein zusammengemixtes Ja, genau. Hauptquartier von Polizei, Rettungsdienst und Ja, genau. Feuerwehr. Und da kamen alle raus. Aber das war mitten auf der Karte. Muss man aber sagen, das ist ja die Zukunftsmusik, wie sich die Politiker das vorstellen, ne? Also, dass Ja, das gut. alles. Aber, also ich weiß es, im ersten Teil war es ja so, dass man dann da entsprechend auch, so konnte man ja auch einen Rettungswagen mit einem Notarzt besetzen, weil halt der Platz war, damit man dann gleich ein Fahrzeug vor Ort hat mit allem drin, sozusagen, mit zwei Rettungssanitätern oder Assistenten und einem Notarzt. Weil ich weiß es noch, wenn man Leichen abtransportiert hat, brauchte man keinen Notarzt. Der war unnütz für eine Leiche. Also man hatte einen Notarzt vor Ort, der hat den Tod festgestellt und dann konnte die Leiche ohne Notarzt im Rettungswagen abtransportiert werden, weil ja keine Versorgung mehr stattfinden musste. Und da konnte man dann halt auch einen Rettungswagen nur mit Sanitätern losschicken, was man ja in diesem Menü, also in dieser Station auswählen konnte. Und ihr sagt jetzt, in den anderen Teilen ging das nicht mehr. Also da kam dann immer ein Rettungswagen, wo nur Sanitäter drauf waren und Nein, man, also man oder konnte sich wie? das schon in Das konnte gewisser man Weise sich ja noch aussuchen. aussuchen. Aber man hatte nicht mehr diese extra Sicht, dass man auf die Karte gegangen ist, sich die Feuerwehrstation zum Beispiel aussuchen konnte und dann sich dort die Leute aussuchen konnte, die dann losfahren, sondern man hatte ein Navigationsmenü, wo man gesagt hat, okay, ich möchte jetzt die Polizei, ich möchte die Feuerwehr und Ja. dann ist die aus einem großen Gebäude ausgerückt. Ja, du Teilweise aus konntest den halt, gleichen du musstest, Hallen. Also ja, okay, gut, also du ja, musstest erst hintereinander geparkt, das ist aus ja klar, sozusagen Art der genau. Rettung auswählen, dann konntest du das Fahrzeug auswählen und dann konntest du da noch die einzelne Besatzung auswählen. Aber alles kam sozusagen aus einem und demselben Teil. Genau. So war das quasi. Und auch alle Verletzten oder sowas und Polizei sind immer wieder in das Hauptquartier zurückgefahren worden. Was zum Beispiel beim Hamburg-Mod anders war, da, wenn du da jemanden verletzt hattest im Rettungswagen, der ist zum Beispiel immer mit dem Verletzten zum Krankenhaus gefahren, ist da abgeliefert worden und dann sind sie erst wieder zu ihrer Wache gefahren. Aber da fand ich es zum Beispiel ganz cool bei dem ersten Teil. Man hat dann, die Fahrzeuge sind aus der Karte rausgefahren und man hat sich das dann gedacht. Also man musste ja Ja, nicht jetzt. gut. Ah gut, aber ihr redet jetzt vom Multiplayer, ne? Da war es dann halt so, dass auch mehrere Einsätze hintereinander kommen konnten, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also Zeitgleich die oder Einsatzfrequenz wurde höher, wenn nicht sogar mal zeitgleich. Also wir haben aber auch in Emergency 4 dann relativ schnell vom eigentlichen Hauptspiel auf die Mods gewechselt. Also, Ah, okay. weil es irgendwann einfach, naja, langweilig wurde. Ja gut, Emergency. Ja, wie ich hier gerade sehe, bei Wikipedia gab es auch einen Teil für die Handhelds, also DS und wohl sogar für iOS und Android. Echt? Aha. Ja, Das ist gar nicht. Emergency. Ja, steht hier. Letztes Jahr im März. Ja, für Android, da war, glaube ich, sogar der erste Emergency-Teil zu bekommen. Also es sah von der Grafik zumindest so ähnlich aus. Ja Das gut, konnte man, das. glaube ich, spielen. Keine Ahnung. Müsste man mal gucken, ob es das noch gibt. Ja, kurz. Ich denke mal, das reicht zu Emergency, oder Ja, habt ihr da noch denke. irgendwas zu sagen? Also es ist Nö. mal ein etwas anderes Echtzeit-Strategie-Metier. Ich weiß noch, hier ist noch kurz aufgeführt, Fire Department, Adrian, das hatten wir mal zusammengespielt. Das war jetzt gleiches Spielprinzip, halt nur auf amerikanische Einheiten. Ne? Genau, und es war nicht so ganz Ja. realistisch wie Emergency. Also Ah, Fire okay, gut. Department war eher so mehr heldenhaft, einfach ran Ja. da, Leute retten. Aber Ich muss. man hat viel in den Häusern gemacht. Also da war Ja. der zentrale Punkt nicht auf eine ganze Stadt verteilt, sondern immer auf ein bestimmtes Objekt. Und dann konntest du in die Häuser reingehen, du konntest die Türen auftreten, dann hätte da ein Backdraft kommen können, wodurch dein Feuerwehrmann verletzt wird. Das war wieder das andere, was toll war, was Emergency nicht hatte. Ja. Na, klingt gar nicht schlecht. Also ich weiß, das haben wir mal gespielt, das war ganz lustig. Also, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, gut. Dann soll es das auch zu Emergency gewesen sein, denke ich. Sollte den beiden oder mir noch irgendwas einfallen, werden wir das natürlich nachreichen. Ja. Ich sag mal, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, würde ich sagen, machen wir für heute erstmal Schluss und werden dann die kommenden Teile im nächsten Podcast besprechen. Ne? Wir werden natürlich versuchen, dass wir das auch zeitnah machen, dass ihr nicht so lange auf dem Trockenen sitzt, beziehungsweise die Spannung noch aushalten könnt, was denn da jetzt noch kommt. Aber ich denke mal, ihr habt auch noch einige Spiele, die wir so besprechen können. Ne? Also wenn ich Ja, hier so auf jeden Fall. gucke, ja doch, Auf da jeden Fall nach 2000. würden mir Nach auch noch 2000 einige kannst du. einfallen. Genau. Ja, wie wir ja schon anfangs gesagt hatten, so viele Spiele haben wir damals nicht gespielt, obwohl ich sagen muss, wenn ich mir die Zeit angucke und die Titel mal so Revue passieren lasse, haben wir doch relativ viel besprochen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter, ne? Ganz im Sinne der Serien, sagen wir jetzt mal to be continued. Ja, und ich sag erstmal tschüss. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr wieder da wart. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal, Ja, ne? bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.